Tages wird die Sonne scheint. Eines Tages ist kein Mensch auf der Welt mehr allein. Eines Tages sind wir König und Königin. Und unser Königreich voller Herrlichkeit. Aus seinem kleinen Spross wird irgendwann ein mächtiger Baum. Aus seiner fixen Idee wird vielleicht ein großer Traum. Wenn du nur willst, wird jeder Traum Realität. Solange du glaubst, ist es niemals zu spät. Ich habe gehört von einer Revolution. Sie geschieht ohne Schwerter und ohne Pistolen. Ihre Waffen sind das Wort und der Klang. Ihre Anführer sind Herz und Verstand. Sie kämpfen gegen Angst und Engstirnigkeit. Je mehr du dich fürchtest, umso mehr schränkst du dich ein. Es wird keiner kommen, um dich zu befreien. Worauf wartest du noch? Komm, reiß all die Mauern ein. Ab diesem Tage wird die Sonne scheinen. Ab diesem Tage fühlst du dich nicht mehr allein. Ab diesem Tage bist du König oder Königin. Und dein Königreich ist die Welt, ja, die ganze Welt. Whoa. Ja, die ganze Welt.